wachte auf und hörte ein Geräusch, als ob jemand an ein Glas klopfen würde. Ich dachte, es klopft am Fenster, bis ich herausstellte, dass es aus dem Spiegel kam. Weg auf 6 Minuten nach 12 zeigte, hörte ich, wie sich meine Schranktüre klar und öffnete.